Bastian verschlug es einen Augenblick die Luft. »Kannst du das beweisen?« Xayide schüttelte den Kopf und murmelte, »Meine Art von Wissen gehört nicht zu der, die sich beweisen lässt.« »Dann behalt es für dich«, sagte Bastian, und das Blut schoss ihm ins Gesicht. »Und verleumde nicht den ehrlichsten und tapfersten Jungen, den es in ganz Phantasien gibt.« Damit schwang er sich aus der Sänfte und ging fort. Xayides Finger spielten gedankenvoll mit dem Schlangenkopf und ihre grünroten Augen glommen. Nach einer Weile lächelte sie wieder, und während sie violetten Rauch aus ihrem Mund steigen ließ, flüsterte sie, »Es wird sich zeigen, mein Herr und Meister. Der Gürtel Gemal wird's dir beweisen.« Als das Nachtlager aufgeschlagen wurde, ging Bastian in sein Zelt. Er befahl Iloan, niemanden vorzulassen, auf keinen Fall Xayide. Er wollte allein sein und nachdenken. Was ihm die Magierin über Atreo gesagt hatte, hielt er der Überlegung kaum für wert, aber etwas anderes beschäftigte seine Gedanken, die wenigen Worte, die sie über das Weisesein eingestreut hatte. So vieles hatte er nun erlebt, Ängste und Freuden, Traurigkeiten und Triumphe. Er war von einer Wunscherfüllung zur nächsten geeilt und keinen Augenblick zur Ruhe gekommen. Nichts von allem hatte ihn ruhig und zufrieden gemacht. Aber weise sein, das hieß erhaben sein über Freude und Leid, über Angst und Mitleid, über Ehrgeiz und Kränkung. Weise sein bedeutete über allen Dingen stehen, nichts und niemanden hassen oder lieben, aber auch die Ablehnung oder die Zuneigung anderer vollkommen gleichmütig hinnehmen. Wer wahrhaft weise war, der machte sich aus nichts mehr was. Der war unerreichbar und nichts konnte ihm mehr etwas anhaben. Ja, so zu sein, das war wirklich wünschenswert. Bastian war überzeugt, damit bei seinem letzten Wunsch angekommen zu sein, jenem letzten Wunsch, der ihn zu seinem wahren Willen führen würde, wie Grau Graman gesagt hatte. Jetzt glaubte er verstanden zu haben, was damit gemeint war. Er wünschte sich, ein großer Weiser zu sein, der weiseste Weise in ganz Phantasien. Ein wenig später trat er aus seinem Zelt.